SWR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schon wieder tiefe Nacht. Wir sind da, ihr seid auch da. Was kann es Schönes geben? Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, Mail domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, und der erste Anrufer heute ist André und der ist 50. Stimmt, ne? Ja, 50. Hallo André. Hi Domian. Hallo. Hi. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, schön. Ich muss erst mal sagen, deine Sendung voll geil. Dankeschön, freue ich mich, dass du sagst. Ja. So, um was geht's? Ja, der Grund, warum ich anrufe, ich hatte letztens mitgekriegt, da hattest du mit jemandem gesprochen und der war auf der Flucht. Er sollte irgendwie eine Haftstrafe antreten und hat das wohl nicht gemacht. Genau so war es, ja. Ja, und du hattest ihm geraten, er sollte das doch schleunigst tun. Das habe ich gemacht, ja. Ja, und ich bin 5 Jahre auf der Flucht gewesen. Oh, weia. Ja. 5 Jahre auf der Flucht. Warst du, also der Anrufer vor 2 Wochen, der hatte Freigang und ist dann nicht mehr zurückgekommen. Wie war das bei dir damals? Bei mir war es nicht. Also ich bin verurteilt worden. Hatte dann auch einen Strafbefehl oder beziehungsweise so ein, dass ich dahin sollte. Mhm. Ja, und bin dann aber nicht hingegangen. Ach so, ja. Ja, so war das. Und das war also die nervliche Belastung. Nee, also ich würde es nicht nochmal tun. Wo hast du dich die 5 Jahre überall herumgetrieben? Oh, also die ersten 2 Jahre hatte ich noch eine Wohnung. Da bin ich dann erste Zeit noch kurz gewesen. Ja, und die Wohnung habe ich dann aufgegeben. Aber weil die Polizei da dann doch des Öfteren gewesen ist. Genau, die Wohnung kann ja nur anonym bewohnt geworden gewesen sein von dir. Ja, ne, war eigentlich offiziell meine Wohnung. Aber also kurze Geschichte, ich bin da mal gewesen und bin nach Hause gekommen und bin aber irgendwie 2-3 Minuten später wieder abgehauen und der Hausmeister hatte mich wohl gesehen. Mhm. Und 10 Minuten später ist wohl die Polizei gekommen. Mhm. Und der Hausmeister hat wohl gedacht, ich wäre zu Hause oder hat dem Polizisten gesagt, ich wäre zu Hause. Und dann haben die wohl meine Wohnungstür aufgemacht, haben meine Hütte auf den Kopf gestellt. Mhm. Ja, ich war aber nicht da. Mhm. Ich bin abends wiedergekommen und da war ein neues Schloss in meiner Tür drin. Okay, ja, da war klar, dass du da nie wieder hingehen kannst. Genau, da bin ich zum Hausmeister hin und der sagt, ja, die Polizei war hier, ich sollte mir den Schlüssel doch an der Polizeiwache abholen. Mhm. Ja, und ab dem Zeitpunkt war mir natürlich klar, hier kannst du nicht mehr hin. Das ist klar. Was hast du denn gemacht die Jahre? Mal hier und da geschlafen. Bitte? Mal hier und da geschlafen. Stelle ich mir sehr anstrengend und sehr stressig vor. War sehr anstrengend und sehr stressig, ja. Ich würde es doch nicht normal machen. Was heißt hier und da geschlafen? Ja, bei Bekannten, bei Freunden. Gut, das kann man mal ein paar Wochen, aber nicht 5 Jahre. Ja, doch, ich habe 5 Jahre geschafft. Warum genau 5 Jahre? Was war nach den 5 Jahren? Weil ich habe dann durch Zufall im Internet gelesen, dass Haftstrafen bis zu einem Jahr, dass so eine Geschichte nach 5 Jahren verjährt ist. Ah. Und ja, ich wusste das auch nicht. Ich hatte mich dann mit meiner Rechtsanwältin kurz geschlossen. Mhm. Und die hatte sich dann auch erkundigt. Und ja, das ist dann wirklich so gewesen. Weswegen warst du denn verurteilt worden? Also das war einmal wegen Diebstahl, bin ich verurteilt worden. Mhm. Das waren 6 Monate oder 7 Monate, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Und ich hatte eine Bewährungsstrafe. Und Bewährungswiderruf kam dann natürlich dazu. Das war dann Strafzusammenzug. Mhm. 12 Monate oder 13 Monate. Ja, und ja, das war das dann. Aus dem, was du erzählst, schließe ich, dass du meinen Ratschlag richtig fandest, den ich dem Jungen gegeben habe, dem jungen Mann. Ja, genau, deswegen rufe ich an, um das zu bejahen. Also das ist, wie gesagt, das ist so eine nervliche Belastung. Würde ich nie nochmal tun. Ich stelle mir das so vor, dass man ständig auf der Hut ist, sich ständig beobachtet fühlt. Ja, Angst ist, irgendwas Falsches zu machen oder irgendwo aufzufallen. Ja, ja. Ach du, ich habe die Polizei sogar schon mal angehalten, mit dem Fahrrad angehalten, ein paar Mal. Mhm. Und ich hatte aber glücklicherweise von guten Bekannten von mir den Namen parat. Mhm. Und ja, und das hat dann auch geklappt. Hast du dich denn in deiner Umgebung, in deiner Stadt aufgehalten? Das sogar ja, das. Stadt. Ja. Ja. Von was hast du gelebt in diesen 5 Jahren? Vom Sozialamt. Bitte? Vom Sozialamt. Aber wie geht das? Ja, also die erste Zeit, wo ich meine Wohnung eben noch hatte, eben ganz normal auf mein Konto. Mhm. Und danach war ich dann wohnungslos. Und dann gibt's in unserer Stadt hier so eine Stelle, da musst du dann alle 14 Tage hin und musst einen Check abholen. Also normalerweise, wenn die Polizei, ich bin ja jetzt kein Mörder oder sowas, sondern irgendwie ein Gurken- und Eierdieb. Also ich bin ja nichts Besonderes. Ne? Ja. Normalerweise hätten sie sich ja da hinstellen können und hätten auf mich warten können. Genau, das meine ich auch. Ach, das heißt, ja, du hast da noch Glück gehabt. Rein theoretisch hätten die dich da abfangen können. Eigentlich ja, aber ich bin ja so interessant, bin ich ja dann auch nicht. Ja, ja. Also, wie lange liegt die ganze Sache jetzt zurück? 2011. Ah ja, na gut, so lange dann auch noch nicht. Also 2011 ist die Geschichte dann beendet worden, verjährt worden, ja. Hast du dich dann innerhalb dieser 5 Jahre so bei Freunden, bei Verwandten gemeldet ab und zu, mit denen dich auch getroffen? Nochmal, habe ich nicht verstanden. Du hast gesagt, du hast bei Freunden, also bei verschiedenen Leuten geschlafen. Aber auch so bei ganz nahen Leuten hast du mit denen auch Kontakt gehabt aus deiner Familie? Ja. Ja, ja, weil ich so dachte, vielleicht, dass die Polizei da auch dann aufpasst und aber du hast meine Schwester, da sind sie dann aber auch gewesen. Ja, genau, das meine ich. Ja, ja, dann habe ich auch beim guten Freund bin ich gewesen und dann hat jemand, der mich wohl nicht ganz gerne mag und der wusste, dass die Polizei mich sucht, der hat dann die Polizei angerufen, ne, die sind dann zu meinem Bekannten hingekommen und das habe ich dann gehört, dann bin ich übers Dach abgehauen. So eine Geschichten. Wahnsinn. Ja. Wie meldet man sich denn dann nach 5 Jahren wieder zurück ins normale Leben? Wie geht das? Ja, ich hatte dann, also wie gesagt, ich habe mich erstmal mit meiner Rechtsanwältin kurzgeschlossen. Mhm. Ne, und dann war ja sicher, dass das verjährt worden ist. Mhm. Und zu dem gleichen Zeitpunkt habe ich dann eben eine Jofle Wohnung gekriegt. Mhm. Das war dann so ganz zufällig, dass ich da eben dran gekommen bin. Und die Wohnung habe ich aber dann auch nur eben genommen oder gekriegt, weil die Sache dann verjährt war. Wenn das dann nicht zu Ende gewesen wäre, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Ja. Gab es denn nochmal einen Zugriff der Polizei und dann wurde das erst geklärt, dass das verjährt ist? Nee, Gott sei Dank nicht. Also die haben sich dann gar nicht mehr bei dir gemeldet? Nee. Das heißt, das ist automatisch aus deren Akten verschwunden? Ja, gehe ich mal von aus, ja. Ja. Interessant, ich wusste das auch nicht, dass das verjährt nach 5 Jahren, also bei kleineren Delikten, Bei kleineren Delikten, ja. Mhm. Also wie genau das jetzt, weiß ich auch nicht. Meine Rechtsanwältin hat das gemacht. Ja. Aber ja, das war dann eben so. Also auch wenn es verjährt, nicht zur Nachahmung empfohlen? Oh, um Gottes Willen, nee. Also ich sag ja, ich würde es keinem raten. Auf keinen Fall. Ich bin 20 Jahre älter geworden. André, da hupt irgendwas bei dir im Hintergrund, habe ich gehört. Ja, irgendwie eine WhatsApp gekriegt oder so. Achso, das hört sich an wie ein Auto rufen. Ich danke für den Anruf und für die Rückmeldung und für den Tipp an eventuell ein paar Betroffene oder in Spe Betroffene. Ja. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt lebenslänglich vor der Brust hätte, das ist vielleicht eine andere Geschichte. Aber also ich bin schon mal in Haft gewesen. Ja gut, aber dann würde man ja noch viel, viel intensiver nach dir gesucht haben. Ja, ganz genau. Ja. Dann würde ich auch mit Sicherheit nicht hier in meiner Stadt bleiben sowas. Ganz genau. Dann so ganz weg. Aber jetzt so bei meiner Geschichte da mit einem Jahr, also so schlimm ist das Gefängnis, sage ich mal, dann auch nicht. Also das lohnt sich nicht. Also dann die nervliche Belastung, nee. Bist du denn so im Nachhinein so mit dir ganz im Reinen oder ist da irgendwie auch so ein bisschen Scham, dass du das so geregelt hast? Also ich bin froh, dass das alles vorbei ist. Hm. Na, auf jeden Fall. Und also ich würde es nicht nochmal machen. Ja. Ne? Ganz bestimmt nicht. Ich meine, ich hatte irgendwie so eine Angst. Ich bin schon mal nass gewesen. Ja, hm. Und ich hatte da ja Angst, kann man nicht sagen, aber weiß ich nicht. Irgendwie. Weißt du, wir reden so ein bisschen salopp jetzt darüber. Und ein bisschen mit Schmunzeln. Du bist ein kleiner Gauner, aber so ein ganz kleiner Gauner du auch nicht. Du hast ja auch immer einen Mist gebaut. Und du hast ja Betrug an der Gesellschaft begangen. Und du hast die Strafe, die dir eigentlich zusteht, die hast du, vor der bist du weggelaufen. Deshalb frage ich so nach deinem Gewissen, was so tief in dir das Gewissen sagt. Tja. Ich gedacht habe ich da im Moment noch nicht drüber. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich bin froh, dass das alles vorbei ist. Mhm. Ja, und ja. Ja. Okay, dann. Ja, vielleicht für diese nervliche Belastung, vielleicht war das dann die Strafe dafür. Mhm. Ja, weil das war wirklich eine nervliche Belastung. Also das kann man nicht, das hört jetzt alle so, ja, aber du hast wirklich, wenn das irgendwie klingelt oder du siehst die Polizei, du zuckst zusammen und okay, aber dann hättest du ja, das ist eine lange Zeit, dann hättest du ja, als die nervliche Belastung so stark wurde, hättest du dich ja melden können, stellen können bei der Polizei. Dann hatte ich aber, dann fing das an, als ich das gehört habe, dass das eingestellt werden kann. Das hatte dann ungefähr so ein Jahr gedauert, bis das dann wirklich, bis ich dann wirklich rausgekriegt habe, dass das eben eingestellt worden oder dass das eingestellt wird, dass das verjährt wird. Na gut, also, André, ich danke für den Anruf. Ich hoffe, dass du nie wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommst. Nee, um Gottes Willen, das reicht. Was machst du jetzt zurzeit beruflich? Maler. Ja, jo. Ist doch sehr gut. Ja. Alles im guten Bereich. Ja, so geht auch alles, ist alles tough. Mir geht's auch gut. Ja. Dann. Ich bin auch sehr zufrieden jetzt. Dann soll es. Keine Angst mehr haben. Dann soll es auch so bleiben. Ja. Alles Gute, André. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf und für die Rückmeldung zu dem Anrufer von vor 2 Wochen. Alles gut. Alles klar. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, hier ist Elisabeth, 66. Guten Morgen, Elisabeth. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, ich hatte eine E-Mail geschrieben, dass ich im Moment zwischen 2 Männern stehe. Ja. Und in einem sehr großen Zwiespalt bin. Erzähl mal ein bisschen von den Männern. Ja, mein Lebenspartner ist im Mai verstorben, er war 78. Mhm. Und habe ich im Internet eine Anzeige aufgegeben und habe auch sehr viele Bekanntschaften gehabt. Und auch mit 2 habe ich mich getroffen. Wie schnell hast du die Anzeigen aufgegeben nach dem Tod deines Partners? Ja, das war Ende Juni. Ende Juni? Da war gar nicht so viel Zeit dazwischen. Da war nicht viel Zeit dazwischen. Wie kam das, dass du so schnell wieder agiert hast? Ja, ich war erstmal so geschockt, er ist plötzlich verstorben. Ich hatte nie daran gedacht, ich lebe noch 20 Jahre so weiter wie bisher. Wie lange warst du denn mit ihm zusammen? 15 Jahre. 15 Jahre. War das eine gute Beziehung? Ja, aber er war noch verheiratet und ist auch abends immer nach Hause gefahren, eigentlich nur. Ach so. Wir haben 2 Wohnungen gehabt, über Tag war er immer hier. Ja, da war es eine schwierige Beziehung, keine klare Beziehung. Ja, aber ich hatte mich so arrangiert damit, ne? Okay. Ja, das fand ich so in Ordnung auch alles. Und dennoch hattest du dann gleich noch relativ schnell wieder Lust auf eine neue Beziehung. Ja, ich habe bis 14 Tage, 3 Wochen habe ich jeden Abend geweint. Mhm. Dann habe ich gedacht, gut, jetzt ist Schluss damit. Mhm. Er kommt nicht wieder und jetzt musst du was anderes machen. Mhm. Und sehr pragmatisch, ja, okay. Ja, gut, ich bin so. Ja, okay. Ja. Und dann habe ich 2 kennengelernt. Der eine, mit dem habe ich mir sehr viele E-Mails geschrieben, mehr so verbal-erotisch. Verbal-erotisch, okay. Ja. Ja. Ne? Und der andere, den habe ich kennengelernt, den habe ich getroffen, habe den gesehen und habe gesagt, der ist es. Ah. Und du hast bis heute zu dem Verbal-Erotiker keinen realen Kontakt gehabt? Doch. Okay. Ja, und also als ich dann den anderen kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, der ist es, sonst keiner, das ist auch in Ordnung, der sind wir total verliebt ineinander, seine Frau ist auch im Mai gestorben. Mhm, ne? Und das hat schon so ein bisschen, war schon ein bisschen Gemeinsamkeiten dann dabei, ne? Ja. Und da wundert es mich, dass du von 2 Männern sprichst, wenn du sagst, das hat so eingeschlagen. Warum beschränkst du dich dann nicht auf diesen einen? Ja, ich habe ja auch sofort dem anderen geschrieben, dass ich jetzt jemanden kennengelernt habe und dass ich mich nicht mehr mit ihm treffen will. Mhm. Und der andere, der mit dem guten Sex, der wollte ja auch nur Sex. Also der Verbalerotiker, das ist der mit dem guten Sex. Ja, okay. Genau. Ja? Der würde nur ab und zu kommen und wir hätten guten Sex. Verstehe. Mehr nicht. Wie ist denn der Sex mit dem, in den du dich jetzt so groß verliebt hast? Ganz normal. Also nicht der Hammer? Nee, ganz normal. Ja. So wie bei jedem guten Ehepaar, nehme ich mal an. Ne? Ah, ich verstehe. Ja. Da ist also ein Mann, für den das Herz schlägt, den du ganz toll findest. Und das ist ein anderer Mann, der dich sexuell sehr interessiert. Ja. Und der hat sich jetzt aber wieder gemeldet. Ne? Der Sexmann. Ja, ja. Mhm. Und das war zwischenzeitlich, das war zwischenzeitlich davon, ne? Ja, ist das eine besondere Art von Sexualität, die du mit ihm teilst? Ja, ich, da hat es ein bisschen mit Devotismus zu tun. Ah, du bist devot bei ihm. Ja, ich bin sonst eine Frau, die im Leben steht, die alles managt, die alles gemacht hat. Ja. Die, ich kann alles alleine machen. Ich bin für mich autark, mhm, ne? Mhm. Und ich habe das mal gelesen, dass gerade solche Frauen... Ja, das ist oft so. Solche Menschen auch, die im Leben sehr ihren Mann oder ihre Frau stehen, ja, gern in der Sexualität devot sind. Ach, ja, hast ja du früher diese Art, diese devote Ader auch schon mal ausgelebt? Minimal. Ah, das heißt, das ist ja sogar eine besondere Erfahrung, die du in deinem Alter machst. Ja, genau. Ja, ich habe davon vorher noch nie was gehört. Mhm. Ne, also wohl gelesen. Ich habe auch Shades of Grey gelesen, aber das hat damit nichts zu tun, denke ich mal. Wollen wir ein bisschen Butter bei die Fische machen, wenn du gestattest? Wie weit geht dieser devote Sex? Was genau macht der Mann mit dir? Das ist nur ein Klaps auf dem Po. Ach so. Und er sagt auch schon mal, wie ich mich hinlegen soll oder was wir jetzt machen oder so. Also noch ganz vorsichtig. Ja, also ich würde da, glaube ich, auch nicht mehr zulassen im Moment. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das noch weiterentwickelt. Aber immerhin scheint dich das sehr anzumachen. Ja, ne? Ja, ja, genau. Genau. Und da, mit dem anderen ist das normaler Blümchensex oder normaler Sex? Ja, ja, ja. Ja. Er fühlt sich ja manchmal ein bisschen von mir überfordert in der Hinsicht, ne? Mhm. So, jetzt, und sagt dann, ja gut, heute mal nicht, boah, schon wieder oder so, ne? Also, verstehe. Mhm. Wer weiß von dem anderen? Oder keiner. Keiner? Nein. Wie oft hast du dich denn, oder triffst du dich jetzt, das habe ich gerade nicht richtig verstanden, mit dem Sexmann, ich nenne ihn jetzt mal Sex. Ja, ja. Einmal in der Woche. Oh. Mhm. Mhm. Und mit dem anderen, wie oft siehst du? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Was sagst du deinem Geliebten, den du wirklich liebst, wenn du deinen Sexliebhaber triffst? Wir wohnen im Moment noch nicht zusammen, aber er will zu mir ziehen. Dann wird's kompliziert. Ja, eben. Aber schon jetzt wird's vielleicht kompliziert. Was sagst du ihm? Nimm mal an, du hast dich für morgen Abend mit dem Sextyp verabredet. Was sagst du ihm dann? Ja, ich habe mich jetzt für Samstagnachmittag verabredet, weil ich weiß, dass er dann was anderes vorhat. Verstehe. Mhm. Was sagt dein Gewissen? Mein Gewissen sagt, ich soll mit dem Sexmann Schluss machen, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Tendiere ich auch dazu, das zu sagen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du mit diesem anderen Mann, dass das eine Liebe ist, eine große Liebe. Ja. Andererseits kann ich natürlich verstehen, wenn du in deinem Leben noch nie so etwas erlebt hast und jetzt mit 66 in dieser Richtung ein bisschen gefordert wirst, sag ich mal so, gekitzelt wirst quasi, ja. Ist das natürlich eine Attraktion, das ist mir schon klar. Ja. Aber das ist jetzt die große Frage, wohin entscheidet man sich für die Liebe oder entscheidet man sich für die Geilheit? Ne? So ist es. Ach ja, genau so ist es. Genau so ist es. Und ich habe in meiner E-Mail geschrieben, gibt es eine Entscheidungshilfe für mich? Weiß ich nicht, ob man irgendwie Vor- und Nachteile aufzeigen soll, mal für sich selber oder vielleicht hat auch hier noch jemand eine andere Idee vielleicht sagt mir auch einer, mach sofort Schluss mit dem Sexmann. Das möchte ich wahrscheinlich hören. Naja. Die korrekte Verhaltensweise ist das natürlich, Elisabeth, wenn du mit dem Sexmann aufhörst. Ja, ja. Denn du hast einen Mann, den du liebst. Ja, ja. Du hast ja auch schon. Der mich auch. Und der dich auch. Was ja, auch wenn man älter ist, schon ein großes Glück ist, noch jemanden zu finden, den man liebt. Ja, ja. Und ich stehe auf dem Standpunkt, dass man dann auch auf gewisse Dinge vielleicht in der Sexualität verzichten sollte, wenn einem die Liebe so wichtig ist oder die Liebe so hoch steht. Ja, ja. Vor allen Dingen, man wird ja nicht jünger. Irgendwann hört das vielleicht auch mal auf, ne? Ja, genau. Und dann nichts mehr, ne? Genau. Ja. Und hinzu kommt ja, dass du diesen Mann, den du liebst, natürlich auch betrügst und hintergehst damit. Ja, ja, ja. Das ist ja jetzt kein Spaß mehr. Und ich habe jetzt nur gedacht, jetzt noch einmal, aber wahrscheinlich wird es bei dem einmal nicht bleiben, ne? Ja, aber du musst für dich eine Entscheidung treffen. In dem Moment, ich glaube, das ist immer der Klassiker, was wäre, wenn ein Mann das mit dir machen würde? Aha. Wie würdest du dich verhalten? Ah ja, umgekehrt. Ja, wie wäre das? Ja, gut. Ja, dann wärst du. Ja, das ist eine gute Richtung schon. Also was mute ich meinem Partner letztendlich zu? Wie wäre es umgekehrt, wenn der mir das zumuten würde? Gut, da kann ich sehr gut drüber nachdenken. Mhm. Dankeschön. Oder aber das wird wahrscheinlich nicht gehen. das ist, ich sage jetzt was ganz Unkonventionelles, man geht ganz offen mit diesen Sachen um, aber das geht nicht. Da habe ich auch schon dran gedacht, aber... Aber da vergraulst du ihn sicherlich, den Liebesmann. Er ist eigentlich ein konservativer Typ, ne? Ja, und es ist ja auch eine, wenn ich mich jetzt in die Situation des Liebesmanns versetze, es ist ja auch schon eine Beleidigung oder ein Affront irgendwie. Ja, wenn meine Freundin zu mir sagt, Mensch, mit dem ist der Sex geiler, lass mich mal da ab und zu hingehen. Gerade für einen Mann, ne, denke ich mal. Ja, ach, das wäre für dich auch doof. Ja, stimmt. Ja, das wäre für dich auch nix. Aha. Aber das ist, Nimmst du einfach so hin, dass du das jetzt ein paar Mal genossen hast, so ja, etwas? Ja. Das war jetzt auch mal noch eine Erfahrung. Aber ich finde die Liebe wichtiger als den Sex. Also, man kann auch einen anderen Standpunkt haben. Aber dann müsstest du klar Tisch machen. Ja. Dann musst du sagen, okay, ich lebe jetzt volle Kanne nochmal den Sex aus, aber dann eben nicht mit einer Liebesbeziehung noch zusätzlich dazu. Ja. Ist eigentlich die Entscheidung gefallen. Ja, gut. War doch eine gute Idee, dir zu schreiben und vielleicht noch von jemand anders zu hören, wie man das sieht. Ne? Kannst du es ja mal ein bisschen sacken lassen, das Gespräch. Ja, danke schön. Liebe Elisabeth, viel Glück, wie auch immer, wünsche ich dir. Ja, ich danke schön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Oder mailt uns domian@wdr. Hier ist Elke. Elke ist 46. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. So, liebe Elke, über was reden wir beide? Wir reden über das gestrige Thema, ich kann nicht verzeihen. Ja. Wem kannst du nicht verzeihen? Ich kann meinen Vater nicht verzeihen. Ich kann meinen Vater nicht verzeihen. Ich komme aus der ehemaligen DDR und mein Vater hat mich an die Stasi verraten. Mein Vater hat durch Verrat... Ach, Geld du lieber Gott. Steht. Bitte, was hat er? Durch Verrat Geld verdient. Erzähl mir genau, was er gemacht hat. Also, ich komme aus Sachsen, aus der wunderschönen Stadt Hoyerswerda, in der Lausitz. Und mein Vater war, hier würde man sagen, Kommissar, glaube ich, mal. Und er hat zum Beispiel Sträflinge, die in Schwarze Pumpe, das ist ein Braunkohlekombinat gewesen, ist es heute immer noch, aber nicht mehr in diesem Ausmaß, und hat zum Beispiel auch politische Gefangene bewacht und hat sie auch verraten, wenn sie Scheiß gebaut haben. Er ist manchmal sehr, sehr stolz nach Hause gekommen und hat gesagt, ich habe heute wieder den und den erwischt und ich habe wieder den und den verraten. Er hat dann immer Prämie und Orden und sowas weitergekriegt. Und so traurig es klingt, ich habe halt auch noch ein paar Geschwister gehabt oder habe sie immer noch. Und mein Bruder ist in jungen Jahren an Leukämie gestorben und damals war meine Schwester in Stasihaft und die Partei hat nachher gesagt, Herr Hesse, ich bin eine geborene Hesse, Sie müssen sich entscheiden zwischen Familie und Partei und mein Vater hat sich für die Partei entschieden. Warum war deine Schwester in Stasihaft? Wegen versuchter DDR-Flucht. Oh, das war natürlich ein großes Vergehen damals in der DDR. Ja. Und dann wurde dein Vater vor die Alternative gestellt, entweder Familie, also sein Kind, oder Partei. Ja. Staat. Und er hat sich für Staat entschieden. Das ist grauenhaft. Das ist grauenhaft. Aber erzähl mal deine Geschichte, inwiefern er dich war. Ich wollte das nur sagen, also er ist dann erst wiedergekommen, als er mein Bruder gestorben ist und hat nachher meine Mutter auch ganz böse angemacht, weil sie natürlich um ihren Sohn getrauert hat. Ich war politisch auch nicht so wirklich korrekt, muss ich leider sagen. Oder Gott sei Dank, ich bin heute sehr stolz darauf. Ich habe in meiner Heimatstadt auf Demos gesprochen. Und ich habe mit den Erzeugern meines Kindes einen Fluchtversuch hinter mir. Sag mal kurz zur Einordnung, wie alt du warst und in welchem Jahr das ungefähr war. Also mein Sohn ist 88 geboren und Anfang 89 haben wir versucht, über Polen zu flüchten. Also kurz vor dem Zusammenbruch des Regimes. Kurz vor dem Zusammenbruch, richtig. Und wir wollten halt nach Polen flüchten. Und die Polen haben uns aber leider aufgegriffen und haben uns wieder zurückgeschickt. Mein Mann, mein damaligen Mann, den haben sie gleich eingesagt, mich haben sie gehen lassen, vielleicht weil ich das kleine Kind auf dem Arm hatte. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich habe sehr, sehr gute Freunde gehabt, die mich dann versteckt haben. Und es gab dann eine Amnestie für politisch Verfolgte. Und da ich halt wörtlich auf Demos gesprochen hatte, hatte ich natürlich auch die entsprechende Freunde und die haben mich dann hierher chauffiert ins Saarland, wo ich heute immer noch lebe. Aber wo hat und wie entfernt hat lass denn... Lass mich lügen, 3-4 Tage oder auch 5, also es war wirklich eine sehr, sehr kurze Zeit, kam es ein Anruf aus meiner Heimatstadt, ob ich einen Günther Hesse kenne, so hieß mein Vater, und er hat halt versucht, mir mein Kind wegzunehmen und weil ich ein Vaterlandsverräter war, in seinen Augen natürlich, und nicht fähig war, als Vaterlandsverräterin ein Kind zu erziehen. Mhm. Aber da warst du, um es mal klar zu sagen, warst du mit deinem Kind schon in... Hier im Westen und hatte trotzdem panische Angst, dass man mir mein Kind wegnimmt, weil man das aus dem Osten so gekannt hat. Ich habe es erlebt, wie man Frauen, Kinder aus den, die Kinder aus den Armen von Frauen gerissen hat. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das heißt, er ist eigeninitiativ aktiv geworden und hat und sich hat mich angezeigt. Hat dich angezeigt und hat versucht, dir Angst zu machen und ja. Dein eigener Vater. Mein eigener Vater, und selbst nach der Wende, als dann die Mauer gefallen ist, hat er mich, ich bin wirklich oft umgezogen, ich zwar immer innerhalb von Saarland, ich wollte einfach auch keinen Kontakt, und er hat mich immer und immer wieder gefunden, ich habe wirklich keinen Plan, wie, und hat mich immer und immer wieder beschimpft, dass ich ein Vaterlandsverräter bin und dass ich es überhaupt nicht wert bin, eine Mutter zu sein, und dass man mir mein Kind hätte wegnehmen müssen. Und Wie schrecklich. Selbst nach dem Zusammenbruch der DDR hat er das noch immer wieder zu dir gesagt. Ja. Also er war ein ewig Gestriger und war nicht belehrbar. Er war wirklich definitiv nicht belehrbar bis zu seinem Tod. Und als er dann gestorben ist, haben meine Geschwister angerufen und haben gesagt, Elke, du musst nach Hause kommen, du musst zur Beerdigung von deinem Vater kommen. Mhm. Ich konnte es nicht, ich kann es bis heute nicht, ich konnte damals nicht hingehen. Mhm. Ich konnte einfach nicht die trauernde Tochter spielen. Ich konnte es nicht, es tut mir leid. Elke, das finde ich völlig nachvollziehbar. Und ich wäre da auch nicht hingegangen zu der Beerdigung. Ich finde deine Entscheidung sehr richtig. Mein Vater hat, muss ich wirklich auch sagen, vom Finanziellen her ein sehr, sehr großes Erbe hinterlassen. Mhm. Ich habe dieses Erbe nicht angenommen. Ich habe es aber auch nicht meinen Geschwistern gegeben. Ich habe es gespendet. Das ist auf mich heute sehr, sehr stolz. Aber meine Geschwister nehmen mir das sehr, sehr übel, dass ich das Geld halt nicht meinen Geschwistern gegeben habe, sondern gespendet habe. Und zwar für Kinder in Not, weil ich einfach denke, das ist gut aufgehoben. Mhm. Ja, war es gut aufgehoben. Ja. Wir konnten was Sinnvolles damit anfangen, meiner Meinung nach. Ich habe es bis heute nicht geschafft, an das Grab meines Vaters zu gehen. Und mein Vater liegt leider Gottes in dem gleichen Grab drin, ne, wie meine Mama. Meine Mama ist vor meinem Vater gegangen und meine zwei Brüder halt. Ich schaffe es nicht, in das Grab zu gehen. Mhm. Diese Hass, diese Wut, diese... Mhm. Nochmal eine Frage zu deiner Mutter, Elke. Welche Position, welche Haltung hatte deine Mutter? Meine Mutter hatte gar keine Position. Hat die sich dann mit deinem Vater nicht angelegt, nachdem er seine Tochter angeschwärzt hat? Nein. Nein. Sie hat sich noch nicht mal darauf angelegt, als mein Bruder gestorben ist und er sich für die Partei entschieden hat. Sie hat sich nie gewehrt. Ich habe eine wahnsinnig liebe Mama gehabt, um Gottes Willen. Also ich halte sie in großen Stücken, aber sie hat sich nicht für ihre Kinder eingesetzt, das kann ich nicht anders sagen. Nee, das definitiv heißt, nicht. Aber dennoch höre ich daraus, wie du sprichst, dass du es deiner Mutter verzeihst. Meine Mama war eine schwache Frau. Ja. Ja. Nochmal zu dem Geld. Wahrscheinlich war das schmutziges Geld. Das Blutgeld, es tut mir leid. Ja. Großen Respekt vor dir, dass du es nicht angenommen hast und an einen guten Zweck weitergeleitet hast. Konntest du denn über das gesamte Vermögen du alleine verfügen und nicht die... Also ich habe ja noch drei Schwestern und das ist das, was ich nicht verstehe. Meine alle drei Schwestern, selbst die in Stasi-Haft gesessen hat, und die hat auch ihre Akten eingesehen und die hat sie mir auch gesagt, Elke, ich weiß 1000-prozentig, dass unser Vater auch mich verraten hat. Und ich habe halt auch meine Stasi-Akten gesehen und deswegen weiß ich es. Also nicht nur durch die Telefonate und nicht nur, was ich erlebt habe, sondern auch, was ich gelesen habe. Das ist Tatsache, dass mein Vater mich an die Stasi verraten hat. Mhm. Sie war aber bei der Beerdigung und... meine Geschwister sagen heute zu mir, Elke, du musst doch endlich mal vergessen, und der kann dir doch nicht mehr tun. Natürlich, er kann mir nichts mehr tun. Mhm. Er ist tot, das ist mir schon klar. Aber dieser Hass, diese Wut, dieses, ich kann es gar nicht beschreiben. Mhm. Es geht nicht vorbei, es geht nicht vorbei. Ja. Wie gesagt, das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde dir nur von Herzen wünschen, dass du ihn loslassen könntest. Ich wüsste nicht, wie. Du sollst nicht zu dem Grab gehen. Und ich will, aber ich will doch auch zu meiner Mama und zu meinen Brüdern. Mhm. Das ist halt alles ein Grab, das ist so ein Familiengrab, verstehst du? Und das kannst du dir im Kopf nicht so zurechtlegen, dass du wenn du vor dem Grab stehst, dass du ihn ignorierst und deine Mutter und deine Brüder besuchst. Nee, das kannst du nicht. Wenn ich, meine Schwester hat für mich, also wenn ich mal zu Hause bin, dann gebe ich meiner Schwester einen Strauß Blumen oder ein Gesteck und sage, bring das dahin, aber ich krieg's nicht gepeilt. Hast du jemals mit einem Therapeuten über dieses Problem gesprochen? Ja, habe ich, aber das bringt alles nichts, das ändert meine Wut, nicht, das ändert. Nein, ich will darauf hinaus, Elke. Dein Hass kann jeder verstehen. Und das ist auch völlig okay, dass du damals nicht dahin gegangen bist. Aber ich würde dir so sehr wünschen, dass du die Wut los bist. Denn so hat er immer noch Macht über dich. Und bestimmt. Das ist nicht nur Wut, es ist auch Angst. Es ist. Ja, das heißt, er ist immer noch da. Und ich würde dir so sehr wünschen, dass dir dieser Mensch scheißegal wird. Dann hättest du nämlich Frieden und Ruhe. Und das könnte ein guter Therapeut vielleicht mit dir hinbekommen und trainieren, wenn du es allein nicht schaffst. Und du hast ja so lange versucht. Wie lange ist er jetzt tot? 10 Jahre. Ja, gut, das ist eine lange Zeit. Und dich treibt die Sache um. Und ich höre auch an der Stimme, wie du sprichst, dass dich das sehr, sehr, sehr beschäftigt noch. Ja, so blöd wie es klingt. Ich habe es bis heute. Mein Sohn ist heute 26 Jahre. Mein Sohn ist mit mir niemals in der DDR gewesen. Mhm. Aus lauter Angst, man könnte mir mein Kind wegnehmen. Das Kind nicht vorbei, verstehst du? Das ist ja, aber da muss man was machen. Dann wird es irgendwann so fest und betoniert, diese Angst, dass du gar nicht mehr rauskommst. Ich bin ja hier. Ich bin oft in Frankreich, ich bin in Luxemburg. Mhm. Ich bin schon in der Schweiz gewesen, nur nicht zu Hause. Mhm. Nicht am Grab. Also, ich rate dir wirklich sehr dringend, Elke, dass du da zumindest einen Anlauf nochmal unternimmst, das mit einem Therapeuten zu behandeln. Ich habe Sorge, dass du es alleine nicht schaffst und ich wünsche dir so sehr, dass du es schaffst, dass du das los wirst von der Seele. Denn, wie gesagt, er hat immer noch Macht über dich und das darf nicht dein ganzes Leben lang so weitergehen. Darf ich dich noch was fragen zu deiner Vergangenheit? Natürlich. Du kommst dann aus einem 150-prozentigen Haushalt, kommunistischen Haushalt oder wie man das nennen mag. Ja. Wie erklärst du es dir, dass du dann zu einer oppositionellen Frau wurdest? Das ist eigentlich eine ganz leichte Erklärung, auch wenn es ganz albern klingt. Als junges Mädchen, da war ich 14 oder 15, waren wir in sogenannten Arbeitslager und auch eigentlich auch ein Fährlager, aber eigentlich war es ein Arbeitslager geschimpft. Und meine Eltern haben mich dort hingelassen und als wir dort ankamen, waren auch westdeutsche Jugendliche da. Mhm. Und das Erste, was man uns eingebläut hat, ihr dürft nicht mit ihnen sprechen, ihr dürft dieses nicht und ihr dürft keine Adressen tauschen. Und sie haben ein Mädchen erwischt, die aber mit denen gesprochen hat und auch Adressen ausgetauscht hat. Und ich weiß aus hundertprozentiger, weil ich mit diesem Mädchen nachher auch Kontakt hatte, sie haben sehr, sehr schwer Sanktionen bekommen und die Eltern wurden vorgeladen und so. Es war schon richtig heftig. Also es war richtig krass. Und ich habe eigentlich nur gesehen, das sind genauso Menschen wie wir. Das waren für mich keine Feinde, verstehst du mich? Das waren für mich ganz normale Jugendliche und ich hätte mit denen auch gerne gesprochen. Ich hätte auch gerne Freundschaften geschlossen oder Briefkontakte, einfach nur so. Das war dein. Als ich dann nach Hause kam und zu meinem Vater gesagt habe, das waren doch ganz tolle Menschen, das sind doch gar nicht unsere Feinde. Die einzige Antwort war, die ich bekommen habe, war eine Ohrfeige im Gesicht mit dem Spruch, das sind unsere Feinde, mit denen hast du nichts zu tun, gefälligst. Ich verstehe, das war das Schlüsselerlebnis. Das war mein Schlüssel. Und da hast du kapiert, da hab ich gedacht, das kann nicht sein. Das ist alles Lüge und das sind verbrecherische Gedanken, die. Ja, da hat es angefangen. Da hat es angefangen. Ja. Und als ich dann später durch meinen ersten festen Freund, wenn man das so will, der hat mich dann eigentlich in den Untergrund geschoben und da habe ich dann die Stasi mal von ihrer unangenehmen Seite kennenlernen dürfen und oder auch in meiner Ausbildung nachher, ich bin eigentlich gelernte Kellnerin, hätte auf Schiss wollen als Stewardess und da hat man zu mir gesagt, damals noch Fräulein Hesse, das können Sie alles gar nicht machen, Ihre Schwester saß auch im Stasi-Heft, das ist für Sie tabu, also ja, das sind alles so Sachen, also, wo man dann schon sagt, das kann einfach nicht sein, das geht nicht. Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Aber damit diese Zeiten für dich auch endgültig vorbei sind, wie gesagt, finde ich, dass du Hilfe brauchst. Und ich möchte sehr gerne, dass du jetzt noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Es kann ja nicht schaden, die dir noch ein paar Tipps oder vielleicht auch noch so ein paar Wegweiser an die Hand gibt. Einverstanden? Ja. Sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen, liebe Elke. Und die Sabine ruft dich gleich an. Ja, alles klar. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Und danke für deine Sendung. Also ich gucke dich sehr regelmäßig. Du gibst mir... Und du bist manchmal sehr, sehr viel Kraft. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. Sehr nett, dass du sagst. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, alles klar. Tschüss, ciao. Ciao. 1:35 Uhr haben wir. Und hier ist Peter. Peter ist 54. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Was geht's bei dir? Ja, wie soll ich das sagen? Also, ich bin seit 19 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau über alles. Aber ich kann sehr schlecht treu sein. Das heißt, du gehst viel fremd. Jawohl. Wie oft bist du deiner Frau schon fremdgegangen in den 19 Jahren? Ich kann es nur überschlagen, aber es waren sicherlich mehr als 100 verschiedene Frauen. Boah. Was sind das für Frauen, mit denen du fremd gehst? Das sind Frauen, die ich real kennenlerne. Zum Teil... zum Großteil auch übers Internet, aber keine gewerblichen. Triffst du dich immer nur einmal mit einer Frau? Nein. Also dann gibt es mein längstes Verhältnis geht jetzt eigentlich seit, will ich nicht falsch sagen, 35 Jahre. Und nein, da sind auch Verhältnisse dabei, die ich schon seit Jahren pflege, aber da sind auch welche dabei, die vielleicht nur, ja, wo man sich 2-3 Mal trifft und dann verläuft es sich. Ja, warum machst du das? Das frage ich dich. Nein, das frage ich jetzt erstmal dich. Du bist 19 Jahre verheiratet. Ja, richtig. Fangen wir anders. Was für eine Bindung, was für eine Beziehung hast du zu deiner Frau? Ich liebe sie abgöttisch. Du liebst sie abgöttisch. So, ja. Dann ist die Frage gestattet meinerseits, warum gehst du deiner Frau so oft fremd? Ich weiß es nicht. Du bist ein 54-jähriger Mann. Ich fordere dich auf, darüber nachzudenken. Und du musst eine Antwort finden. Es ist sicherlich, wie soll ich das sagen, der Reiz des Neuen, des Anderen, das zu erleben. Und jeder Mensch ist anders. Und ja, es ist einfach schön. Weißt du, du bist 54. Wenn du mir das als 24-Jähriger sagen würdest, hätte ich ja ein gewisses Verständnis dafür. Jetzt geht mir das Verständnis abhanden. Hallo? Ja, hallo. Hörst du mich noch? Ja. Jetzt wieder. Okay. Deine Frau weiß natürlich von nichts. Nein, weiß sie nicht. Was erzählst du deiner Frau, wenn du deine Geliebten triffst? Dass ich unterwegs bin zur Arbeit. Ich bin im Außendienst. Wie alt ist deine Frau, ungefähr so wie du? Genau so alt, ja. Wie alt sind die anderen Frauen, mit denen du Sex hast, so ungefähr? Von 24 bis 64. Aha, also wild gemischt. Ja. Wie ist der Sex mit deiner Ehefrau? Ziemlich eingeschlafen. Bitte? Ziemlich eingeschlafen. Ah ja, gut, da haben wir ja schon eine Begründung. Wenn der Sex mit der Ehefrau eingeschlafen ist, suchst du dir deinen Sex woanders. Ja, das ist sicherlich mit einem Grund, ja. Sucht deine Ehefrau sich den Sex auch woanders? Nein. Dürfte sie das? Ich denke ja. Ach. Du würdest ihr freie Hand geben und sagen, pass mal auf, bei uns läuft es nicht mehr so doll, du kannst ja mal ein paar Lover anlachen. Ja, würde ich akzeptieren. Bitte? Das würde ich akzeptieren. Wie lebst du mit dieser fulminanten Lüge in deiner Ehe? 100 Frauen, mit denen du fremdgegangen bist. sehr schlecht mittlerweile. Ich habe ein sehr schlechtes Gewissen. Und das macht mir auch am meisten zu schaffen. Ich frage mich, warum ich so bin. Und ich frage mich, warum ich das mache. Ich stelle mir gerade, ich überlege gerade, was. Nehmen wir mal an, deine Frau würde das erfahren und die würde diese Zahl hören, 100. Ja. Was würde deine Frau sagen und tun? Sie wäre innerhalb von einer Stunde ausgezogen. Wäre ich anstelle deiner Frau auch? Stimmt. Und mein ganzes Leben würde zusammenstürzen. Wann hast du angefangen, fremd zu gehen in den 19 Jahren? Vor 7, 8 Jahren. Ach so, Jahr. Und die erste Zeit warst du wirklich ganz treu? Ja, ja, das war sehr schön. Ich muss dir sagen, Peter, ich finde das wirklich desaströs, wenn man so lebt. Es ist so eine Schande, es einem Menschen anzutun, den man so liebt. Wenn du sagst, du liebst deine Frau. Warum? Ich kann verstehen, wenn man lange zusammen ist und der Sex ist irgendwie ausgelebt. Aber dann muss man so viel Eier in der Hose haben und das auch offen aussprechen und sagen, pass mal auf, das läuft nicht mehr so gut mit uns, lass uns einen Weg finden. Aber so ist das so feige, was du machst. Mag sein, ja. Ihr habt Kinder? Ja, aber die sind erwachsen. Die sind beide verheiratet. Die gehen ihre eigenen Wege. Und die Tatsache, dass du anrufst, zeigt mir ja auch, in der Tat, dass das Gewissen dich schon piesackt und immer mehr wahrscheinlich belastet. Es wird von Mal zu Mal schlimmer, ja. Wieso machst du nicht, gut, die Vergangenheit kann man jetzt nicht mehr ändern, wieso machst du nicht ganz klar Schluss und sagst, nein, ich mach's nicht mehr? Also Schluss mit den anderen, Frauen. Ja nun, was soll ich da als Mann sagen? Das ist ja teilweise sehr schön. Ja gut, aber du bist ja als Mann nicht nur Schwanz, Mensch. Nein, das ist schon richtig. Das stimmt. Natürlich ist das sehr schön. Aber es ist nur so lange sehr schön, solange deine Frau das nicht weiß. Dann sagt deine Frau, pass mal auf, ich muss dir was beichten. Aufgrund des mangelnden Sex, den wir miteinander haben, habe ich einige Verhältnisse nebenher. So, dann kommt Wind in die Angelegenheit. Dann ist sie wahrscheinlich weg und dann kannst du machen, was du willst. Ja, und genau das möchte ich nicht. Ja, du willst. Ich will mit meiner Frau alt werden. Ja, natürlich. Du willst es bequem haben. Du willst die Sicherheit der Liebe und der alten Beziehung haben. Vielleicht die gute Herzensbindung, die du zu deiner Frau hast. Und du willst dich schön weiter sexuell ausleben. Und das kann man nicht. Das geht nicht. Wenn du einigermaßen anständiger Kerl bist, kannst du das nicht machen. Okay. Finde ich. Gibst du mir recht? Ich habe ja deswegen angerufen, weil mit wem kann man sich sonst mal unterhalten? Aus dem Bekanntenkreis kann ich das ja nur auch schlecht machen. Wie geht's denn jetzt weiter? Was machst du denn jetzt? Was machen wir jetzt? Ich werde mal deinen Rat mir durch den Kopf gehen lassen. Und, ja. Peter, das ist natürlich dein Leben und dein Ding. Ich kann dir das ja nicht, ich bin ja nicht. Ich habe dir nur meine Meinung gesagt. Ja. Du musst natürlich für dich, für dein Leben eine Entscheidung treffen. Jetzt sage ich es auch mal ganz, ganz ernst und sachlich. Dass du mit dieser Entscheidung dir auch im Spiegel in die Augen gucken kannst. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Und dann muss man auch unter Umständen einen etwas unbequemen Weg vielleicht gehen, wie immer der aussehen mag. Damit du selbst auch eine Achtung vor dir hast. Ja, stimmt. Meine Selbstachtung ist also ziemlich im Keller. Ja, das glaube ich. Das höre ich auch. Höre ich so, ja. Ja. Ich glaube, wir brauchen gar nichts mehr weiter sagen. Ne? Die Sache ist klar. Du musst irgendwas tun. Ja. Lieber Peter, in diesem Sinne. Ich bedanke mich. Wünsche ich dir alles Gute. Okay. Auf Wiederhören, ciao. Peter. Tschüss, ciao. Das hörte sich an, als wäre er am Tauchen. Das ist so ein Geblubber im Hintergrund. Hier ist Chris. Chris ist 32. Guten Morgen, Chris. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo. Ich bin furchtbar nervös. Ja. Ja, gleich ja, vorbei. Zu Peter wollte ich gerade noch sagen, also ich unterschreibe für dich, was du gesagt hast. Ich finde das von ihm ziemlich feige. Also dann, wenn ihm der Sex mit seiner Frau nicht mehr gefällt, dann muss er halt einfach auch daran arbeiten, mit seiner Frau reden. Also man kann das auf jeden Fall beleben oder in irgendeiner Weise eine Lösung finden. Und sei es auch eine völlig unkonventionelle Lösung, dass sie, weiß Gott, dann sagen, sie führen eine offene Beziehung oder was auch immer zwischen zwei Menschen möglich ist oder Swingerclubs oder weiß der Geier, aber... Aber ganz viele Paare, vor allen Dingen, wenn sie lange zusammen sind, schrecken vor dieser offenen Beziehung zurück, obwohl das manchmal die klügste Idee ist, das zu machen. Ja, möglicherweise. Das hängt von den zwei Menschen ab, würde ich sagen. Aber man sollte nichts ausschließen, außer halt tatsächlich den Betrug, weil er macht sich total bequem. Mhm, natürlich, ja. Und das ist halt ein absoluter Ego-Film. Er macht, wie du gesagt hast, er hat die Stabilität seiner Beziehung und gleichzeitig die Eroberung und die Bestätigung, die daraus resultiert. Mhm. Und das auf dem Rücken von einem Menschen, den er eigentlich über alles liebt, wie er sagte. Was ich ihm ja glaube, aber... Das ist, also ich bin in meiner Vergangenheit auch schon fremd gegangen und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und mache das jetzt schon lange nicht mehr. Ja. Aber du hast auch noch wegen einer anderen Sache angerufen und nicht nur wegen der Meinungsäußerung. Ja, klar. Vor 2,5 Monaten ist meine Freundin mit unserem gemeinsamen Hund ausgezogen und ich komme mit der Trennung nicht wirklich klar. Also ich bin die ersten 5-6 Wochen so gut wie nur im Bett gelegen und habe an die Decke gestarrt, wahlweise auch mal 5 Stunden aufs Handy-Display und komme damit nicht so richtig klar. Sie ist einfach diejenige welche, und ich weiß, das haben schon viele Menschen auf diesem Planeten gesagt, aber das kann man gar nicht. Warum ist sie gegangen? Sie ist gegangen, weil sie... wir haben uns jetzt nicht irgendwie täglich oder so, aber wir haben uns manchmal doch relativ doll gestritten. Und sie ist auch gegangen, weil sie gesagt hat, sie sieht uns beide nicht mehr in der Zukunft. Mhm. Wie viel Vergangenheit hattet ihr denn miteinander? 2,5 Jahre waren wir zusammen. Ah ja. Warum sieht sie euch denn nicht mehr in der Zukunft? Hat sie das begründet? Ja, gut. Es ist halt so, also wir studieren beide. Also ich habe vorneweg noch eine Ausbildung gemacht und bin relativ am Ende von meinem Studium. Ich studiere BWL, sie Jura. Sie ist 9 Jahre jünger, sie ist 23, ich bin 32. Und aber das hat trotzdem super gepasst. Also reifegrad technisch sind wir relativ gleich auf, wenn sie mir da nicht sogar voraus ist. Und ich leide ziemlich an Prüfungsangst und auch ein bisschen an Zukunftsangst und habe, aufgrund dieser Zukunftsangst, je näher das Ende meines Studiums rückt, desto mehr habe ich es auch ein bisschen schleifen lassen, habe einfach Angst davor, dann jetzt doch, wo schon relativ alt, dann mit Studium, auch jetzt nicht gerade mit 1,0, dann in den Arbeitsmarkt zu kommen und habe einfach Angst davor zu scheitern, und ja, das ist total blöd, dann zu blockieren, aber das hat sie genervt, deine Angst? Naja, was heißt genervt? Also sie ist an sich ein sehr verständnisvoller Mensch, aber dass sie natürlich auch irgendwo zumindest ein bisschen einen engagierten und halbwegs erfolgreichen Mann an ihrer Seite will. So. Ich meine, das ist ja auch irgendwo. Also es ist nicht nur, dass sie vielleicht so ein bisschen genervt ist von deiner Jammerei oder deiner Zukunftsangst, sondern dass sie auch Sorge hat, keinen erfolgreichen Partner an der Seite zu haben später. Naja, ich meine, das muss jetzt nicht wunderbar erfolgreich sein oder so, aber ich verstehe das natürlich auch, dass man, ich meine, sie studiert Jura und wenn man, also dass sie jemanden, sagen wir mal, halbwegs gleich auf Erfolgreiches neben sich im Leben stehen haben möchte, der auch auf beiden Beinen im Leben steht. Und na gut, aber wir spekulieren ja. Sie weiß ja noch gar nicht, was jetzt dann passieren wird, wenn du fertig bist. Da müssen ja schon fundierte Sorgen bei ihr sein, dass sie so einen gravierenden Schritt macht und geht. Ja, also das war jetzt jedenfalls nicht unbedingt nur die berufliche Perspektive, sondern ich habe mich halt einfach auch ein bisschen schleifen lassen. Ich habe auch manchmal Dinge gesagt und sie dann nicht getan, zum Beispiel in die Bibliothek zu gehen, um zu lernen oder so, ne? War dann zu Hause. Also du warst dir eigentlich ein bisschen zu träge. Ja, also witzigerweise war das für mich auch ein totaler Paukenschlag, das Ganze, die Trennung. Ich habe auch einiges geändert, also ich habe davor im letzten Jahr auch relativ viel, ja, wie blöd ist das denn, Computer gespielt, es war ein bisschen Flucht, aber sie selbst sogar auch, und wir hatten eigentlich auch so eine Feierabenddynamik. Wir haben uns den ganzen Tag gesehen, das war auch völlig okay, da saßen wir dann jeder an seinem Rechner und sie hat Serien geguckt und hatte da auch ihren Spaß. Und ist sie, Chris, ist sie denn so von heute auf morgen gegangen oder gab es schon eine mehrwöchige Streitphase? Das jetzt nicht direkt. Es gab einen Streit, nachdem sie dann gegangen ist, wo ich ziemlich, an der Stelle wirklich ziemlich grundlos ausgeflippt bin. Ich glaube, also die Beziehung hatte wirklich so einen Punkt erreicht. Ich bin die letzten Wochen öfter mal zu ihr rüber an ihren Schreibtisch und habe sie in den Arm genommen und geküsst und habe sie gefragt, ob wir was unternehmen wollen. Ich habe ihr immer wieder signalisiert, dass ich hier jetzt gerade nicht am Computer rumhängen muss, dass ich gern mit ihr zusammen ihre Serie, dass wir die auf einen großen Bildschirm legen und vom Sofa aus zusammen gucken können, dass wir ins Kino gehen können, dass wir, wenn sie Lust hat, spontan okay, nach Berlin fahren können. Machen wir sich so ausführlich. Also es gab dann schon Rangeleien deshalb. Also sie hat sich halt zurückgezogen. Sie wollte das alles gar nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, gut, dann setze ich mich halt wieder an meinen Rechner. Also okay, die alles entscheidende Frage ist ja gut, das kann ihr auf die Nerven gehen. Es kann sein, dass du ihr zu träge bist. Es kann sein, dass du ihr zu jammerig bist und zu wehleidig und so weiter. Also, aber die entscheidende Frage ist ja, hat sie eine Aussage darüber getroffen, ob sie dich noch liebt? Das Problem bei ihr ist, dass sie generell keine Gefühle in irgendeiner Weise äußern kann. Das heißt, sie hat keine Aussage dazu getätigt? Sie hat in den ganzen 2,5 Jahren nicht einmal gesagt, dass sie mich liebt. Zweimal auf Nachfrage bestätigt. irgendwo, ich glaube sie irgendwo auch jetzt im Nachhinein, sie hat auch wir haben immer noch relativ regelmäßig Kontakt. Und auch in teilweise sehr emotionalen Momenten hat sie schon bestätigt, dass sie mich geliebt hat. Und dass sie dich Moment, das ist wichtig, dass sie dich geliebt hat. Ja. Dass sie dich nicht mehr liebt. Ja, sie sagt halt, es reicht halt nicht mehr. Das sagt sie schon. Ja. Ja, da rückst du jetzt so mit raus, so peu à peu. Das reicht, sie sagt, es reicht halt nicht mehr. Mensch, Chris, das ist die Aussage. Alles andere ist Kleinkram. Das ist die Aussage. Ja. Das reicht nicht mehr. Da kannst du jetzt 10-mal alles hin und her überlegen. Ja. Das ist der Sargnagel. Ja, es war halt von Anfang an, da hatte sich eine Dynamik eingespielt, das war ein bisschen ärgerlich. Dadurch, dass sie ja keine Gefühle zeigen kann, und ich ja doch, ich denke mal, ich bin ein relativ emotionaler Mensch. Jetzt vielleicht nicht wahnsinnig übertrieben, ich brauche jetzt nicht irgendwie von morgens bis abends Liebesbeweise, aber so ab und zu einfach das Wissen und die Bestätigung, dass meine Freundin mich mag, auf mich abfährt, mich gut findet. Okay. Ja, so, das tut einem ja gut. Daraus, also ich bin zumindest so, ich schöpfe daraus schon ein Stück weit auch mein Selbstwertgefühl. Ja gut, das ist ja auch normal. Hat sie eigentlich schon eine andere Beziehung jetzt? Sie hatte relativ kurz was mit dem sie vor mir was hatte. Der war damals schon nur eine Affäre und war er jetzt auch wieder. Und es geht ja eigentlich überhaupt nicht um den Sex. Sie hat auch geschrieben, sie dachte irgendwie kurz, das würde ihr was bringen, aber das hat sie schon längst wieder beendet. Der ist eine totale Pfeife. Glaubst du, hast du realistische Hoffnungen, sie zurückzuerobern? Möglicherweise in mittelfristiger Zukunft. Wir haben ja auch den Hund zusammen und wir haben uns den ganz, ganz bewusst zusammengeholt. Und da haben wir schon auch gesagt, also da übernehmen wir eine Verantwortung für den Hund, und so blöd das jetzt für manche klingen mag, ich weiß, das ist kein Kind und so weiter und so fort, aber da haben wir schon mit einem zwinkernden Auge auch gesagt, ja, da unterschreiben wir jetzt einen Exklusivvertrag für die nächsten 10 Jahre. Natürlich, eure Sorge um den Hund in Ehren, aber glaubt mal bloß nicht, ein Hund eine Liebe stabilisieren kann. Natürlich nicht, und stabilisieren ist richtig. Mensch, Chris, es ist halt so, sie kann halt kaum Gefühle äußern. Und im Nachhinein, nach unserer Beziehung, habe ich von ihrer Mutter erfahren, auch wo das ein bisschen herkommt, von Traumata mit ihrem Vater. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber im Grunde habe ich ihr im Nachhinein auch gesagt, ich bin bereit dazu. Das, was ich jetzt weiß, ich habe ganz bewusst darüber nachgedacht, ich bin bereit dazu, damit zu leben, dass ich das halt so nie kriegen werde, wie ich mir das vielleicht malen würde. Okay, wäre das denn für Sie eine Option, dann zurückzukommen? Nee, weil das ist für Sie nicht der Trennungsgrund gewesen. Okay. Aber es war der Grund für 99% unserer Streits. Ja, gut, aber es ist nicht Ihr Trennungsgrund gewesen. Ja. Ihr Trennungsgrund ist, die Liebe reicht nicht aus. Ja, die Streits. Und die Streits, ja gut, kombiniert wahrscheinlich alles miteinander. Ja. Du bist in der klassischen Situation, wo man total aufpassen muss, dass man dem anderen nicht auf den Senkel geht. Ja, bin ich schon. Ja, glaube ich auch. Ja, bin ich schon. Glaube ich auch. Also. Ich weiß auch, was du da auch schon vielen Leuten geraten hast, aber ich denk mir halt immer so, wieso kann denn heute niemand mehr, also das scheint unser Zeitgeist zu sein, durch dick und dünn gemeinsam und mal an Problemen arbeiten, das scheint es irgendwie gar nicht mehr zu geben. Also alle Beziehungen, abgesehen die meiner Eltern, und das ist mein Stiefvater, die sind jetzt seit 25 Jahren verheiratet, abgesehen davon, jede Beziehung in deren Umfeld, in meinem Umfeld, nach 7 Jahren Trennung, nach 2 Jahren Trennung, dann nach 3 Jahren Trennung, okay. Alles schon gesagt, schöne Theorie, kann man auch gut drüber reden, aber indem du ihr das sagst, kriegst du sie nicht zurück. Nee, natürlich nicht. Im Gegenteil, wenn du das ihr sagen würdest, glaube ich, gehst du ihr noch mehr auf die Nerven. Ja, klar. Weil genau das will man nicht hören, man kriegt dann Vorwurf und macht dann noch mehr zu. Ja, das sage ich jetzt gerade zu dir, weil... Ja, klar, ich verstehe. Ich finde es furchtbar, weil man kann doch auch einfach mal, oder auch jetzt bei meinem Vorgänger in dem letzten Gespräch, man kann doch auch einfach mal Dinge in die Hand nehmen und gemeinsam lösen. Ich meine, meine Großeltern waren 65 Jahre verheiratet, als sie mit 80 auf dem Sofa saßen, fanden sie es cool. Okay. Aber da wären sie nie hingekommen, wenn sie nicht vielleicht in den 70ern oder 80ern irgendwelche Probleme gelöst hätten. Was weiß ich, vielleicht hat mein Opa sie mal betrogen. Das ist alles sehr schön gesagt, aber das hättest du dir vielleicht auch ein bisschen früher hinter die Ohren schreiben können. Ja. Du hast ja nun auch durchaus, wie du es gerade ja selbst gesagt hast, auch mit Schuld an der Misere. Ja. Ne? Das heißt, teilweise gefühlt wie B-Ware in der Beziehung. Ja. Nicht gewollt. Ja, okay. Aber das ist ja auch, sagt ja auch schon wieder viel aus, wenn man sich nicht gewollt fühlt. Das heißt ja auch schon, irgendwas stimmt in dieser Beziehung nicht. Sie kann das halt einfach so nicht zeigen. Okay. Ich hätte aus ihrer bloßen Anwesenheit das Gefühl schöpfen müssen, geliebt zu werden. Gut, Daniel, jetzt müssen wir mal überlegen, jetzt müssen wir überlegen, wie es weitergeht. Durch Theoretisieren und Vorhaltungen und hätte, kommen wir nicht weiter. Ja. Was kannst du jetzt tun? Was sage ich in solchen Situationen meistens? Das Klügste, was du tun kannst, ist, dich zurückhalten. Genau, ja. Das ist immer gut, das zu machen. Und damit verliert man nie etwas. Wenn du schon selbst von dir aus sagst, du bist ja schon auf den Senkel gegangen, dann zieh dich zurück, mach dich rar und wacht mal ab, lass sie mal kommen. Wenn da noch irgendetwas ist, dann wird sie schon aktiv werden. Du kannst es nicht erzwingen. Du kannst sie nicht zuquatschen. Du kannst ihr keine Vorhaltung machen. Ja. Du solltest nur schweigen. Ja. Du würdest natürlich jetzt gerne sagen, ja, aber, und dann würdest du wieder reden. Nee, nix aber. Und versuche jetzt, dich auch nicht zu sehr gehen zu lassen in deinem Unglück. Das ist leicht gesagt als getan, das weiß ich. Ja. Aber versuche aktiver ins Leben reinzugehen. Ich hoffe, du liegst doch nicht mehr im Bett jetzt, immer zu. Nee, ich habe jetzt einen Job gesucht und arbeite wie ein Bekloppter. Ja, das ist schon ganz gut. Ja klar, nee, ich grapple mich schon aus, so ist nicht, aber das ist einfach die Frau. Ja, aber den Gedanken darfst du dir auch nicht immer wieder einbläuen, weil das reißt die Wunde immer und immer wieder auf. Die Sendung ist jetzt vorbei, Chris. Ich habe aber, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen kann. Ja. Komm einfach gut durch die Zeit und ich wünsche dir natürlich von Herzen, dass es vielleicht doch wieder zu einem Comeback zwischen euch kommt, aber man weiß es nicht. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, danke dir auch. Tschüss, Chris. Danke. Ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute. In der Technik war Daniel Paulmann. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Sind wir auf der Dame in der freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Bye bye. Tschüss.